Oh, du unglücklicher Geist des Weines, wenn du noch keinen Namen hast, so heiße Teufel. Shakespeare. Geschichtliches über den Alkoholismus. Nach dem Stande heutiger Vorgeschichtsforschung dürfte es kein Geheimnis mehr sein, dass ausschließlich die nordische Rasse, das heißt soweit das Europa, Asien und Nordafrika angehen, die Kultur über diese Erdteile getragen hat. Nachdem aber artandere Lebensbedingungen und klimatische Einflüsse die bodenbedingten Eigenarten und insbesondere die Sitten und Bräuche der vom hohen Norden abgewanderten Völkerschaften mehr und mehr verwässerten, lockerte sich das darin bewusste erlebte Gemeinschaftsgefühl auf Gedeih und Verderb. Dieser Umstand wiederum begünstigte dann später Rassenmischungen, wie sie in der Geschichte ihre Beurkundung finden. Das nordische Blut ging infolgedessen in die artfremden Blutströme der betreffenden Länderstriche ein und die Rassenseele verlor sich dadurch in der Urbevölkerung und in den Eingewanderten allmählich im gleichen Verhältnis der Blutmischung. Die Rasseneigenschaften, die durch das Gotterleben aus dem Erbgut der es angehörenden Rasse ihren Stempel erhalten, wurde verschüttet. Natürlich verstummte so das Raunen der rasseneigenen Volksseele aus dem Unterbewusstsein auf Volkserhaltung, wie das besonders die rassereine Frau in ihrer Mutterschaftsaufgabe erlebt, im gleichen Maße und damit schwand endlich rassetümliches Denken. Die Vernunft wurde also von Zeit ab nicht mehr von der Volksseele auf Abwehr von Volksgefahren beraten und die zweckversklavten Wünsche des unvollkommenen Selbsterhaltungswillens der Einzelseele konnte zu alleinigen Triebfedern menschlichen Handelns werden. Höchstens einte da die Volksseele die Volksgeschwister noch einmal zur einheitlichen Tat für die Volkerhaltung, wo die Stunde höchster Gefahr für das Sein oder Nichtsein des Volkes überhaupt im Anzuge war. Vergleich hierzu das geeinte Wollen des deutschen Volkes aus dem Jahre 1914. Im Übrigen aber begann die Leidangst und das Lustwollen gepaart mit dem Machtstreben der Einzelseele, Menschen und Völker immer nachhaltiger in den Bann zu schlagen. Es ist deshalb kein Zufall, wenn gerade der Orient zur Wiege der Laster- und Gewaltherrschaft wurde. Dazu tritt Hochmut immer da an die Stelle von Rasse und Gottesstolz, wo der Einklang des Erlebens der Volksseele mit natürlichen Lebensgesetzen unterbunden wird und Gewaltgier wird darüber zur alleinigen Quelle der Lust. Aus gemeinsamen Rassepflichten werden alsdann je nach Lage der Dinge drückende Lasten oder unbegrenzte Rechte für das Einzelwesen. Demgegenüber wird natürlich auch aus einem gemeinnützigen Schaffen für das Wohl der Gesamtheit des Volkes alsdann ein eigennütziges und zielstrebiges Handeln des Einzelnen, was immer mit wechselseitiger Übervorteilung und endlich mit der Ausbeutung des Schwächeren endet. Gleichzeitig aber versinkt das Ideal der Rassetugend in der rabenschwarzen Nacht des Gewesenen und das Volk als solches hat aufgehört, nach Blutgesetzen zu bestehen. So gestaltet sich im Großen und Ganzen das Schicksal der vom Norden nach Süden und Osten abgewanderten Völkerschaften der nordischen Rasse, wie zum Beispiel das der Inder, Perser, Griechen und Sumerer. Allein hier glaubte ich, der Frage begegnen zu müssen, ja, aber was hat denn das Schicksal der Nordmänner mit dem Alkohol zu tun? Habe noch ein wenig Geduld, lieber Leser, gleich wirst du die enge Verquickung in dieser Angelegenheit erfahren und du wirst alsdann einsehen müssen, dass die meisten Bekämpfungsversuche den Rauschgiften gegenüber in ihrem Erfolge immer nur deshalb scheiterten, weil man die tatsächlichen Ursachen der Veralkoholisierung von Menschen und Völkern nicht erkannte. Wir dagegen konnten oben bereits in großen Zügen andeuten, dass das Erbinstinkt, das Raunen der rasseneigenen Volksseele aus dem Unterbewusstsein der Menschen durch Rassenmischung schweigsam wurde und die Völker dadurch von ihren geraden Schicksalbahnen abirrten und endlich entarteten. Die Gesetze der Erotik nordischer Menschen, die hier allerdings nicht näher umschrieben werden können, verloren sich dabei im gleichen Verhältnis der rassischen Entartung und die Vernunft erhob sich in der Folge zum alleinigen Schicksal Gestalter. Allgemein wurde die Frau zur Dienerin des Mannes, wie solches in Deutschland durch dessen Christianisierung erreicht wurde, und sein Machtwille zum ungehemmten Geschichtegestalter. Dadurch aber war nichts Geringeres erreicht als die Teilung der zweigeschlechtlichen geschaffenen Welt in eine eingeschlechtliche geführte. Und je nach dem Streben der Einzelseele und den sie unterworfenen Gesetzen schwankte alles Weltgeschehen zwischen Kampf, leidmeidendem Denken, zwischen Pazifismus und dem Streben nach Lust und Machtgier und Imperialismus. So leitete wiederum im Großen und Ganzen recht eigentlich der große Weltumbruch ein, der demnach von entarteten nordischen Völkerschaften verursacht wurde, wie und wodurch er nun zur grauenhaftesten Klage für die Menschheit wurde, soll im Nachfolgenden kurz und klar gelegt werden. Auf Einzelheiten kommt es dabei nicht an. Im herrlichen Mythos von der Weltesche, dem Sinnbild nordisch-germanischen Gotterlebens, wird uns unter anderem durch den Brunnen Mime symbolisiert, dass das Gotterleben unserer Ahnen in der Hauptsache durch das Erberinnern an die vorgeschichtlichen Zeiten und durch das mystische Vorbild von Wesen göttlicher Artung seinen Halt und seine Richte erfuhr. Also das Erberinnern der Seele, wie es abgewandelt in allen religiösen Schöpfungsmythen lebt, gab unseren Altvordern Weltbedeutung, ließ sie sich unbewusst nach göttlichen Wünschen zum Guten, Wahren und Schönen ausrichten und gab ihnen ihre sittliche Kraft. Im Gegensatz zu semitischen Menschen des Alten Testaments zitterten die Germanen nicht vor einem blutrünstigen Rachegott, vor Jahwe, sondern sie ehrten das Göttliche als Freundgottheit und vertrauten sich ihr an. Sie fühlten sich mit der göttlichen Willensmacht auf das Innigste verbunden und erlebten so ihre erhabene Menschenwürde. Sie fühlten sich trotz der kurzen Zeitspanne des Lebens als einbezogen in die wunderbare Gemeinschaft der tragenden und schöpferischen Welt-Ursächlichkeit. Anders jedoch gestaltete sich das religiöse Leben der vom Norden abgewanderten und rassisch entarteten Völker. Diese verloren mit der Zeit ihre Entartung, ihre angeborene Gottschau. So wurde zum Beispiel in Indien aus einer nordisch-germanischen Welt- und Gottschau mit dem Sinnbild der Yggdrasil, aus einem Wissen um Himmelsvorgänge und endlich aus einem Sternenwissen der Agni-Kult, die Feuerverehrung und die Sterndeuterei in den Händen der Priester. Der Mithra-Kult der Perser hat Ähnlichkeit damit. Die alten Griechen zerrten die germanischen Gottvorstellungen als Personen auf dem Berg Olymp und so weiter. In Indien fährt Buddha als Inkarnation Krishnas, also schon ein Priester, gleich dem germanischen Gott Wodan und dem griechischen Apollon, im Viergespann über den Himmel. So nach Darstellungen aus dem alten Heiligtum Amarabati Stupa, 100 nach unserer Zeitrechnung. Jedenfalls wurde frühzeitig aus einem Kult übersinnlicher Vorstellungen, göttlicher Artung, zunächst ein Personenkult und dann Priestervergötzung. Der Machtwille ließ Menschen mit einem heiligen Schein umgeben und brandmarkte natürliches Denken mit Hexenzeichen. Aus einem wirklichkeitsnahen Ahnen und Wissen wurde allmählich Deutung und Prophetie, aus einem wahren Glaubensleben Anbetung und Heuchelei. Aus einem tatsächlichen Erleben des Göttlichen, wie das in der Kultur aller Zeiten seinen gleichnishaften Ausdruck erhielt, Strafe und Raserei und endlich aus Ahnen- und Gottverehrung, Seelenkult und Dämonenfurcht. So wandelte sich durch Rassemischung verursacht und begünstigt die nordische Lichtreligion in die der Finsternis. Nur das Rätselhafte, das Geheimnisvolle behielt zu allen Zeiten einen außergewöhnlichen Reiz. Drängt doch schon das Kind seine Eltern mit den erdenklichsten Fragen über seine Umwelt, die manchmal ein Gelehrter schwer zu beantworten weiß. Vielmehr jedoch bleibt diese Neugierde, die keine andere Triebfeder hat als den Willen zur Wahrheit, den erwachsenen Menschen anhaftend. Auch er möchte hinter jeden Vorhang schauen und gar das Geheimnis des Weltalls erfahren. So wird der göttliche Wille zur Wahrheit zum Forschertrieb. Das heißt, wenn sich der Mensch angefüllt hat mit Wissen um die erkennbare Dinge der Erscheinung, dann gibt es für ihn kein Stehenbleiben, sondern er strebt weiter und möchte endlich hindringen zum Wesen der Erscheinungen. Der nordisch-germanische Ase Odin, der für einen Trunk aus dem Brunnen des Mimir die Erinnerung sein eines Auge opferte, sieht als Einäugiger mehr, als er zuvor an Weisheit erschauen konnte, indem er noch als Zweiäugiger der Erscheinungswelt zugewandt war. Odin verkleinerte also bewusst sein Blickfeld in der trügerischen Erscheinungswelt, um dafür mehr den Blick nach der Erinnerung in der eigenen Seele wenden zu können. Der Kern dieser Gottlehre lebt in der indischen Vedenlehre Blendwerk Maya, ist den uns blutverwandten alten Indern die Welt der Erscheinung, die den Menschen wohl verwirren, aber nicht zur Weisheit führen kann. Der Schüler des Sokrates Platon, 427 bis 347 vor unserer Zeitrechnung, machte erstmalig eindringlich klar, dass ohne dass dadurch die seelischen Erkenntnisse der Menschen infolge der priesterlichen Unduldsamkeit bis zu unserem Jahrhundert wesentlich bereichert wurden, dass hinter der Erscheinung das wahrhaft Seiende, der unveränderliche Gegenstand des Wissens, die Idee der Erscheinung steht. Obgleich Platon nun durch seine selbstbegründeten Ideenlehren alle priesterlichen Gottbegriffe und Personifikationen zunichte machte und die Vernunft seit unbedenklichen Zeiten hinstrebte zu dem dritten Brunnen unter der Wurzel der Weltesche, zum Brunnen der Oort, des Werdens und die Schleier um die Weltseele zu lüften versuchte, so blieben ihr doch ebenso wohl die Wasser des Urtborns versagt, als jedem Menschen die Frucht des Baumes der Erkenntnis, die Erbsünde und das Leben des Schleiers um das verschleierte Bild von Sais, um die priesterlichen Mysterien und den Tod ein Trug. Infolgedessen blieb ihm das Rätsel allen Werdens und damit der Sinn des Menschenlebens, des Weltalls und so weiter bis auf unsere Tage versagt. Dagegen aber begann menschliche Vermessenheit in Sonderheit in dem Grade der Verschüttung des Erberinnern durch Rassenmischung frühzeitig entgegen dem ernsten Forschertrieb, dem Geheimnis der Schöpfung erklügelte Geheimnisse über die Weltschöpfung und Menschwerdung entgegenzutreten und mutete den Mitmenschen zu, diese als gegeben hinzunehmen, als Wahrheit anzubeten, was menschlicher Eigendünkel und Machtwille ersannen, um mit den göttlichen wetteifern zu können. So fanden dann endlich wirklichkeitsnahe Ahnungen und erdichtete Weltgeschehnisse in den Geheimlehren, Mythen und Liedern ihren Niederschlag. Dieses Gemengsel von Wahrheit und Schlangenklugheit hielt Menschen und Völker über Jahrtausende umfangen und verhöhnte ebenso lange die Wirklichkeit allen tatsächlich Göttlichen. Diese Erdichtung von Geheimnissen durch Menschen, die verwegenste und zugleich die schrecklichste Tat für die Menschheit, die die Volksgeschwister sich um der Wahrheit willen zerfleischen und Ströme Blutes fließen ließ, weil eben nicht alle glauben wollten, was die irrfähige menschliche Vernunft ersann und für Wahrheit feil hielt. Die Welt hätte sich darüber längst in ein Chaos verwandelt, wenn nicht Gottwache und mutige Menschen und Völkerschaften, bislang allerdings unbewusst eines göttlichen Willens zur Wahrheit, ihren Einfluss und ihr Leben dagegen in die Waagschale geworfen und dadurch immer neue Geschlechter zum gleichen Tun angefeuert hätten. Immerhin aber wurde es so zur tief traurigen Tatsache, dass die gesamte Geschichte, soweit uns diese in Stein und Wort übermittelt, mehr oder weniger einen einzigen Wechselschlag zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen völkischem Lebenswillen und der Herrschsucht der Priestermysterien darstellt. Diese aber behielten bis heute durch Wahnlehren und durch Alkohol über fast alle Völker der Erde die Oberhand. Geheimnisse pflanzten sich als eine ewige Krankheit von Geschlecht zu Geschlecht fort. Menschen schließen sich in geheimnisvolle Räume ein, schwören sich furchtbare Eide, niemand zu verraten, stellen Sinnbilder auf, die sie bald so und bald anders deuten, murmeln eigentümliche Worte, die niemand außer als die Eingeweihten verstehen kann, geben sich sonderbare Zeichen, nehmen andere unter bald geheimnisvollen, bald geheimnisgeschwängerten und unter bald grauenhaften Umständen in ihre Geheimorden auf. Diese bilden seit je angeblich bevorrechtigten Klassen. Diese bilden seit je angeblich bevorrechtigte Klassen und Kasten des Geistes oder des Glaubens, der Barmherzigkeit oder der Kunst. Immer aber blieben Irrlehren und Alkohol Grundlage der Mysterien und machten Wahres unwahr und Hohes niedrig und stürzten das Sittliche, Gute und Schöne in den Morast eines unsittlichen Lebens. Außer bei nordisch-germanischen Völkern finden wir zu allen Zeiten und bei allen bekannten Völkern des sogenannten Altertums und heute auf dem gesamten Erdball Mysterien in den verschiedensten Formen und zu den verschiedensten Zwecken. Jedoch immer gleich in der Grundform, nämlich in der Abschließung der Eingeweihten von den Profanen und ein einheitlich auf das Zweckziel Weltherrschaft ausgerichtet. Nebenzwecke, die ohne das Wirken der Geheimbünde als solche verwirklicht werden können, werden auf die mannigfaltigste Art zu erreichen versucht. Bald wurde und wird dabei die wissenschaftliche oder religiöse Aufklärung und bald die politische oder soziale Freiheit gefördert und bald unterdrückt. Bald sucht man sich zu bereichern und bald in den Mantel der Wohltätigkeit zu kleiden. Bald lobt man die Mäßigkeit und bald peitscht man zum unmäßigen Alkoholgenuss. Bald huldigt man der Kunst, wenn es Götter zu verherrlichen gilt, und bald reißt man hohe Kulturen blindlings in den Staub und wütet gleich Irrsinnige gegen alles Edle und Schöne. Bald richtet man Ideale auf und tritt sie dann wieder in den Schmutz, wenn Menschen und Völker zu mächtig daran werden. Bald baute man Tempel und Altäre, aber immer Wirtshäuser dabei, und bald gingen sie in Flammen auf. Das Ziel jedoch blieb und bleibt immer, menschliche Gemeinschaften zu zerreißen und Völker hineinzustürzen in den Zustand ewiger Knechtschaft. Doch immer waren und sind Priester dabei die Anführer über Hintermänner, gekleidet in langen schwarzen oder bunt gestickten Gewändern, die Hände gefaltet und die Gesichter im frommen Augenaufschlag, so schlichen sie seit je geheimnisvoll über Markt und Straßen einher, predigten bald Hass, bald Liebe und Barmherzigkeit, kündeten bald eine Wiedergeburt in einem andern zeitlichen Wesen, bald die ewige Herrlichkeit des Jenseits und bald die ewigen Qualen der Hölle. Bald trollten Kasten eines höheren Menschentums, bald wildbegeisterte und durch Wein entseelte Mänaden und Bacchantinnen und bald die Philosophen des Pythagoreischen Bundes in weißen Mänteln hinter ihnen her, bald römische Kolleginnen, bald Fürsten und bald Tempelritter, bald künstliche Juden mit Hammer, Zirkel und Winkelmaß und bald die hageren Gestalten der Gesellschaft Jesu im schwarzen Talar und viereckiger Mütze und zuletzt eine unheimliche Schar Laienschriften. Alle schwören dem ewigen Geheimnis und der wohltuenden Macht des Weines, reden mit Doppelzungen und geben den Eingeweihten andere Lehren als den Uneingeweihten, helfen aber alle einem falschen Sinn des Lebens und Schaffens, eine entartete Gottschau und ein in ihr erheucheltes Erlebnis unter Befehl und Strafe zu stellen. Hochmut und Anmaßung auf der einen, Dummheit und Knechtsinn auf der anderen Seite, die Glaubenssehnsucht der Menschen, verhängnisvolle Irrtümer der Vernunft und der Alkohol blieben die Wegbereiter des okkulten Weltherrschaftsprinzips, an dessen Spitze heute jene unheimlichen 300 jüdisch-rabbinischen Bank- und Börsenraubritter stehen. Jedenfalls lehrten die Priesterkasten die Menschen den Daseinssinn verkennen und machten ihn stattdessen in falscher Deutung des Unsterblichkeitswillens der Seele so oder so ein Fortleben nach dem Tode glaubhaft. Das zeitliche Dasein galt nur mehr als Vorstufe zum Jenseitsleben, so konnte wiederum die Erde zum Jammertal werden und der Körper als Träger göttlicher Bewusstheit wurde in Unkenntnis über den Sinn der menschlichen Unvollkommenheit als unrein oder als sündhaft hingestellt und demzufolge zu verachten empfohlen. Statt jenen zum Beispiel vor den schädlichen Einwirkungen giftiger Stoffe zu bewahren, wie das reinrassige Menschen und Völker instinktiv tun, wie uns die Geschichte immer wieder gelehrt, wurde er jenen jetzt ohne Zögern ausgesetzt, wodurch der sittliche Zerfall der betreffenden Menschen und Völker nur noch mehr beschleunigt wurde. Es ist deshalb auch nicht zufällig, wenn die Nachrichten über Entsittlichung und Entartungen immer mit dem Niedergang und schließlich mit dem Untergang der ehemals hochentwickelten nordischen Völker zusammenfallen. Allein bevor wir nun die Geschichte selbst zum Gegenstand unserer Betrachtung reden lassen, halte ich zwecks eines besseren Verständnisses eine kurze Wiederholung für geboten. Wir spürten entsprechend den uns bekannt gewordenen Rassen- und Rassenseelengesetzen der Entartung nordischer Völkerschaften gedanklich nach. Wir streiften dabei ihren exotischen Zerfall und sahen die nordische Frau als die Gefährtin des Mannes zur Dienerin herabsinken. Damit aber war sie und gleichzeitig in Angelegenheiten der Sippe und des Volkes zum Schweigen verurteilt, wie das im 1. Korinther 14, 34, im 1. Timotheus 2 und 12 und so weiter zum Ausdruck gebracht. Die Frau verlor also ihre hohe verantwortungsvolle Stellung, die sie seit je bei reinrassigen nordisch-germanischen Völkern innehatte. Diese wussten, dass sie aufgrund ihrer Mutterschaftsaufgabe schneller und klarer Gefahren erkannte, die dem Kinde, der Sippe und dem Volke drohen. Deshalb auch berichtet uns Tacitus unter anderem über die germanische Frau. Der Germane ist überzeugt, dass etwas Heiliges in den Frauen steckt, da sie Sehergabe haben. Deshalb gibt man auch etwas auf der Frauen Rat und hat Acht auf ihre Worte. Eine Bestätigung dessen, was hier niedergeschrieben, finden wir in der Edda. Erst in der Kulturgeschichte des Altertums, das heißt nachdem in den Völkern Indiens, Persiens, Mesopotamiens und Griechenlands sich semitischer Einfluss Geltung verschaffte, machte sich die jetzige jüdisch-hellenistische Frauenwertung breit, wie sie in der Bibel ihren Niederschlag gefunden hat. Jedenfalls aber musste die Mutter schweigen, die das göttliche Geheimnis des Werdens erlebt und dem Mann aus diesem Erlebnis heraus Weltanschauung schafft. Das im nordisch-germanischen Sippenrecht vereinigte Mutter- und Vaterrecht wurde infolgedessen zum Vaterrecht und der Mann damit zum alleinigen Schicksalgestalter. Seine Macht hungerfielen die Schranken. Er drängte von Zeit ab und mehr denn je ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen nach außen zu Eroberungen, zur Herrschaft über Menschen und Völker. Wogegen auf Mutterrecht aufgebaute Staaten nicht an die Befriedigung eigener Herrschgelüste denken, sondern nur da zu den Waffen greifen, wo ihr Bestand bedroht oder ihr Lebensraum zu klein wird. Das Wesentliche jedoch bei diesen und jenen Wandlungen bleibt, dass der Mann in seinem der Macht versklavten Vernunftgedanken im Gegensatz zur Frau allmählich Religionen, Dogmen und Kulte schafft. Oder mit anderen Worten, der Mann versklavt zu leichtfertig göttliches Wollen, wie das in der Seele lebt, der Leidangst und der Lustgier. Schafft Gottvorstellungen, Gottbegriffe und Gottideen, die im Großen und Ganzen eigenen Wollen entsprechen, und richtet zur Verherrlichung und Verinnerlichung seiner Begriffe und Ideen Kulte ein. Und je nach dem Einfluss der Frau bergen die so entstehenden Religionen dann bestenfalls Teilerkenntnisse über göttliches Wünschen und Wollen in sich. So bildete sich im alten Griechenland der Kultus der Schönheit heran, keine Religion aber lässt aus ihrem Wesen heraus Raum für den göttlichen Wahrheitswillen im Menschen, da sie artgemäß stets von der Unduldsamkeit gegen Andersgläubige und gegen die Tatsächlichkeiten begleitet ist. Dadurch blieb es den Menschen versagt, über durch Forschung jeweils gewonnene Erkenntnisstufen zur bewussteren Wachheit zu klettern. Ganz im Gegenteil gesellte der männliche Machtwille immer mehr Irrtümer, die hier leider nicht näher umschrieben werden können, hinzu, so dass die Menschen über die Jahrtausende mehr oder minder der Gottferne verfielen, bis sie mit Franz Mohr in Schillers Räuber vorkommen und höhnisch ausriefen: Wer ist Gott? So ging denn die Weltanschauung der nordisch-germanischen Seherin Gesicht und des aus diesem geborenen Sittengesetzes der Edda allmählich in Religionen mit Seelenkulten und Dämonenfurcht und endlich in der Verleugnung allem Göttlichen über. Vergleiche die diesbezüglichen Äußerungen des Vaters der Kirchengeschichte, des Eusebius von Caesarea. Anstelle eines tatsächlichen Gotterlebens trat die Strafe, das heißt, die Menschen glaubten, sich unter Ausschaltung des Wachbewusstseins über das Sinnesdasein in die Sphären der Götter versetzen zu können, die für sie im Weltall wirkten, die seit je im Sinnesrausch, im Alkoholrausch ihre letzte Form suchte. Es finden sich deshalb wenige Religionen, die nicht im Rauschtrank gelegentlich der Opfer oder sonstigen Kulte ihr letztes Ziel suchten. Allein infolge der zeitweiligen Bibliothekenvernichtung auf dem ganzen Erdenrund lässt sich selbstverständlich kein geschichtlicher Nachweis und ebenso eine eindeutige Begründung über die Einführung von Rauschgetränken in die religiösen Kulte geben. Aber dennoch wird es sich mit der Einführung so verhalten haben, wie wir sie aufzeigten. Und dazu ist der Rauschgenuss geschichtlich nachgewiesen schon etwa 5000 Jahre eng mit den Systemen und Mysterien der Priester verknüpft, so dass wir allein dadurch weiteren Nachforschung enthoben sind. Denn wer sich durch eine 5000-jährige Geschichte nicht überzeugen lässt, der wird überhaupt nicht belehrt werden können. So ist es denn einmal die Kulturgeschichte Chinas, die uns aus dem 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung die Bereitung und den Verbrauch des Hirsebieres und dann des Branntweins aus Reis meldet, und das andere Mal ist es außer Indien zunächst Griechenland, wo wir dem Alkoholgenuss begegnen. Allein inwieweit die auf theologische Spekulationen aufgebauten philosophischen Systeme Chinas bei der Verbreitung des Alkohols mitwirkten, lässt sich nicht genau ersehen. Geschichtlich scheint festzustehen, dass die chinesische taoistische dualistische Weltvorstellung in ihrer Frühzeit den Alkohol mit dem Makel des Unheiligen und Teuflischen belegt hat. Im Übrigen aber blieb der Alkoholgenuss ein wesentlicher Bestandteil der Kulte, so dass die sogenannten weltlichen Beherrscher aus Gründen der Volkerhaltung einen erbitterten Kampf gegen den Alkoholismus führen mussten. Gleichfalls aus dem 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung klingt der Kampf gegen ihn zu uns herauf. Wenn auch zwar noch legendär, so ist er doch bereits aus der Zeit der Shang-Dynastie 1140 vor unserer Zeitrechnung geschichtlich belebt. Hier ist es ein nach E. Huber im Buche Chu Ring angeführter Brief eines Kaisers der eben erwähnten Herrscherfamilie an den Prinzen Rang, des Gouverneurs der Provinz Wei, der sich energisch gegen die Trinkunsitten des Landes wendet und damit den offenen Kampf des Staates einleitet. Unter eingehendem Aufzeigen der Schäden läuft er aus der Andeutung, Volk und Staat können nur gerettet werden durch das Verbot der Herstellung des alkoholischen Getränkes. Dieses Verbot wurde dann im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung unter dem Kaiser der Chu-Dynastie Wirklichkeit. Mit eiserner Strenge wurde das Edikt durchgeführt, um das Land trocken zu legen. Leider sollen die Annalen, die über den Verlauf des hiermit eingeleiteten Kulturkampfes Aufschluss gegeben hätten, einem einzigen Jahrhundert später das ganze Land durch tobenden Büchervernichtungskriege zum Opfer gefallen sein. Dagegen aber sind spätere Berichte über die Verbotswiederholung und so weiter der Han-Dynastie erhalten geblieben. Zum letzten Mal suchte der Kaiser Rangyi 170 nach unserer Zeitrechnung der Manchu-Dynastie sein Land trocken zu legen. Dabei wurden auch die Rebkulturen vernichtet, die wahrscheinlich im 1. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung eingeführt worden waren. Selbst wenn für die Folgezeit immer wieder versucht worden sein soll, sie aus Nachbarländern als Persien, Chinesisch, Turkestan und so weiter nach China einzuführen, so ist es doch bis auf unsere Tage das Land der Mitte frei geblieben von der Weinerzeugung. Die von Bäumen und Weinbergen befreiten Anhöhen wurden mit Bergreis im Gegensatz zu dem Sumpfreis bebaut, ohne den weder China noch Japan die Ernährung ihrer zahlreichen Bevölkerung gewährleisten könnten. So hat denn der altchinesische Kulturkampf gegen den Alkohol in gewissen Beziehungen für die Volksernährung segensreiche Auswirkungen gezeigt. Den größten Anteil an der Entalkoholisierung Chinas jedoch muss wohl dem chinesischen Weisen Konfuzius 551 bis 478 vor unserer Zeitrechnung zugebilligt werden. Tatsächlich wird er in der Geschichte als ein Religionsstifter dargestellt. Allein die Zeit wird kommen, in der man ihn nur noch als genialen Staatsmann sehen wird. Er ist es in der Hauptsache gewesen, der China infolge seiner zahlreich gesammelten Erfahrungen aus dem Orient vor dem völkischen Zerfall bewahrt hat. Die Geschichte erzählt uns, dass er in Babylon mit Pythagoras, einem Mysterienpriester, der sich noch im hohen Alter beschneiden ließ, zum künstlichen Juden machen ließ, zusammengetroffen ist. Zweifelsohne werden ihm von hier aus die Verfallserscheinungen Persiens und Mesopotamiens und besonders die Art, wie Völker des Orients überhaupt durch die jüdischen Mysterien und den Alkohol aus Blut und Boden herausgelöst wurden, nicht entgangen sein. Es scheint deshalb ein Ausfluss bitterster Erfahrung zu sein, wenn er gemäß dem Forscher Eugene Simons sein Volk mahnt: Misstrauet den Religionen. Weiter spiegeln sich seine Erfahrungen sichtlich seiner dem chinesischen Volke geschenkten Verfassung wider. Außerdem schuf er aus seiner rassetümlichen Schau das Li, das berühmte Zeremoniengesetz, das das Tun und Lassen chinesischer Menschen von der Geburt bis zum Tode artgemäß festlegt und das dem Alkohol im Wesentlichen bis heute den chinesischen Boden entzogen hat. Das Li ist seitdem das Erziehungsbuch der Chinesen und Konfuze selbst das Symbol der Volksgemeinschaft. So ist es denn Tatsache geworden, dass das, was uns heute Heimat und Rasse, den Bewohnern Chinas der Name Konfuze ist und dass infolgedessen ein einziges Volk Asiens und Europas dem jüdischen Weltumbruch entging. Während seiner 6000-jährigen Geschichte erlebte China das schmachvolle Sterben großer Völker auf diesen Erdteilen, ohne selbst mit in den Abgrund gezogen zu werden. Solches ist auch der Grund dafür, weshalb China als Rassepersönlichkeit trotz seiner politischen Zerrissenheit betont völkisch fühlt und denkt und den unermüdlichen Überlistungsversuchen der vereinigten, übervolkhaften Weltmächte buddhistischer und jüdisch-hellenistischer Prägung erfolgreich Widerstand leistete. Wenn es sich nun auch seit einigen Jahrhunderten hineinlocken ließ in die verworrenen Heilswege buddhistischer Lehren, so hat es doch im Großen und Ganzen dem Alkohol bis heute Trotz geboten und wird demzufolge ebenfalls den englischen Opiumfeldzug abzuwehren wissen. Anders jedoch gestaltet sich das Leben Indiens. Hier ging das rassische Ideal frühzeitig verloren und Priester richteten ebenso frühzeitig ihre Herrschaft über das indische Volk auf. Nach Jacobi und anderen voneinander unabhängigen deutschen und indischen Forschern lebte in Indien schon vor etwa 14.000 Jahren der erste Brahman, Weltseele vertretene Oberpriester Fati Rishi. Vor 4.000 Jahren war in Indien nur wenig mehr da, was offensichtlich an gemeinsamen Vorstellungen auf rein weltanschaulichem Gebiete erinnerte. Hatte doch bereits 2.000 Jahre vor dieser Zeit der ebenfalls aus dem machtstreberischen Priestergedanken geborene Krishna, der Welterlöser, gute Arbeit geleistet. Vielmehr aber wurde die Entartung der alten Inder durch die Anhänger Buddhas 550 bis 470 vor unserer Zeitrechnung beeinflusst, weshalb wir bei ihnen schon bald und nach seiner Zeit den Soma-Feiern begegneten, bei denen die Festesfreuden in allgemeine Orgien ausarteten. Der alte indische Sonnengott Indra aus den frühesten Zeiten des germano-indischen Volkes wurde jetzt als maßloser Trinker und verwegener Raufbold zum Held der mönchischen Kulthandlungen. Vergleiche hierzu die Wandlung des Rautperacht, des Ruhmes prangendsten spätgermanischen Gottes Wodan zum Knecht Ruprecht. Doch nicht genug damit. Im Norden Indiens gesellte sich der Lehre Buddhas, die Bon-Religion, eine Religion der Geisterbeschwörung und Zauberei hinzu. Vergleiche die Wunder des Juden Jeshu. Aus Buddhismus wurde bald Lamaismus, das heißt aus der Erkenntnis, dass alle persönlichen Ansichten, die nicht dem Streben nach dem Ganzen dienen können, nichtig sind und aus einem Bekenntnis zu Idealen, die außerhalb der Erscheinungswelt liegen und denen sich jeder wahrheitsliebende Mensch freiwillig unterwerfen muss, wurden okkultistische Lehren, starre Dogmen und willkürliche Gesetze, die jedes freie sittliche Eigenleben vor einem willkürlich erdachten Gott beugen und die Welt in einen Ameisenhaufen verwandeln wollen. Das Hauptquartier des Lamaismus wurde etwa im 7. Jahrhundert vor unserer Zeit auf dem Dach der Welt zu Lhasa in Tibet, dem heutigen Sitz der öffentlichen geheimen Weltleitung, aufgeschlagen, an dessen Spitze ein Dalai Lama trat, der erst in diesem Jahre wieder neu aufgefunden wurde. Eigenartigerweise zeigte uns auch das Alte Testament den Weg nach Lhasa. 1. Mose 10, 19. Jedenfalls aber gab diese neue Religionsrichtung alle Mäßigkeitsbestrebungen und Keuschheitsgelübde fast restlos auf. Folglich ist es dann auch nicht verwunderlich, wenn das buddhistische Mönchtum in den damaligen Höhlenklöstern bald gänzlich dem Trunke verfiel und für das feurige Blut der Reben und das Banga-Bier eine dogmatische Rechtfertigung ersann. Genauso wie heute die Klöster noch wesenbedingt die Brutstätten für die Sittenverderbnis und der Laster sind, waren sie das schon vor mehr als 2300 Jahren. Ehuba, der Kampf um den Alkohol, schreibt hierzu aufgrund dessen umfangreichen Quellenmaterials: In einer berühmten Klosterzentrale in Baktrien mit über 600 Klöstern und über 12.000 Mönchen war nur ein einziges Kloster, das die Abstinenz beobachtete. So bildeten sich in den innerasiatischen Kernlanden des buddhistischen Mahayana sowie die abgewandelte Lehre Buddhas in Tibet jene religiös-kulturellen Verhältnisse heraus, die durch die deutschen und englischen Ausgrabungen am nördlichen und südlichen Randgebirge der Tarim-Ebene in chinesisch-Turkestan enthüllt worden sind und die uns ein anschauliches Kulturbild des Buddhismus in den ersten 5 Jahrhunderten seiner Weltmission vermitteln. Da nun schon die Anhänger der chinesisch-theologischen Weltvorstellung immer wieder gegen die kaiserlichen Abwehrmaßnahmen anrennen mussten, ist es aus diesen Gründen wohl zu verstehen, wenn China sich um 844 unserer Zeit unter seinem Kaiser Warfung anzuschicken begann, sich der Buddhisten zu erwehren. So heißt es denn nach Huber unter anderem in dem kaiserlichen Edikt vom Jahre 955 unserer Zeit, als der chinesische Abwehrkampf gegen die buddhistische Gefahr noch tobte: Die Buddhisten vergehen sich gegen die Gesetze, sie missachten die Gesetze des Li, das die Mäßigkeit vorschreibt, sie setzen sich über die heiligen Bedingungen hinweg, auf denen die Wohlfahrt des Landes beruht. Inzwischen begegnen wir besonders in Griechenland dem Weingenuss schon bei der breiten Masse des Volkes. Ja, wir finden hier schon frühzeitig einen Dionysos als Gott des Weinbaues verehrt. Der Sage nach soll dieser die leidegedrückten Menschen die Weinbereitung gelehrt haben. So wurde er dann noch dazu als Sorgenlöser gefeiert, sein Kult war nach Herodot orgiastische Wildheit. Durch unmäßigen Weingenuss wurden oder setzten sich Weiber, die Mänaden, in Raserei und hielten ihm zu Ehren nächtliche Umzüge. Vergleicht man hierzu Szenen aus dem nächtlichen Weinstubenbetrieb neuerer Zeiten und den Einfluss des Alkohols auf die Geschlechtsmoral, wie wir dann später eingehender feststellen wollen, so werden wir uns vielleicht annähern, ein Bild von den damaligen Triebentartungen des griechischen Volkes machen zu können. Das folgenschwerste bei dieser Angelegenheit jedoch war einmal die gänzliche Entehrung der Frau, vornehmlich der höheren Stände. Jene wurde durch den Dionysos-Kultus nicht nur ihrer hohen sittlichen Stellung in Sippe und Volk entkleidet, sondern geradezu hineingestoßen in den Schlemmerpfuhl triebhörig gewordener Männer, wodurch man gleichzeitig die Zucht der damaligen mutterrechtlichen Zeit untergrub. Die Symbole des zerealen, geregelten Muttertums, die Ähre und das Brot, weichen vor der Traube des Bacchus. Vor dem begeisterten, dem Taumel sinnlicher Lust erregenden Weine schreibt hierzu J.J. Bachofen: Selbstverständlich folgte hierauf gar bald der politische Zerfall des Landes überhaupt. Derselbe Forscher stellt wiederum hierzu fest: An der Stelle reicher Gliederung macht sich das Gesetz der Demokratie, der unterschiedenen Masse und jene Freiheit und Gleichheit geltend, welche das natürliche Leben vor dem zivil geordneten auszeichnet und das der leiblich-stofflichen Seite der menschlichen Natur angehört. Das andere Mal aber setzt der Weingenuss die Kräfte des Körpers, des Geistes und der Seele herab. Vornehmlich werden durch ihn das Großhirn und die Tätigkeit der Nervenzellen gelähmt, so dass dadurch wiederum die Denkfähigkeit der Menschen schrumpft und das Gemüt betäubt wird. Hervorragende Kämpfer gegen den Alkoholismus, wie die Psychiater Aschaffenburg, Smits, Kürz und Kräbelin, haben sogar nachgewiesen, dass eine einmalige Gabe von 80 Gramm reinen Alkohol, ungefähr 2 Liter Bier oder 2 Schoppen gewöhnlichen Weines oder 2 Zehntel Liter Kornschnaps noch 24 Stunden nachwirken, sodass bei einem Trinker, der jeden Tag eine solche Menge trinkt, die Wirkung gar nicht mehr verschwindet. Also werden derartige Menschen, da die Nachwirkungen mit der Zeit chronisch bleiben, denk- und urteilsunfähig und arm an Gemüt erleben, das heißt das Gotterleben aus ihrem Rasseerbgut im Einklang mit rassebedingten Heils- und Morallehren wird verschüttet. So wurden die Menschen Griechenlands nach und nach und nicht zuletzt unter jüdischem Einfluss aus ihrem kulturellen Zusammenhang mit ihren Vorfahren herausgelöst. Rudolf Steiner hat dies in seinem Vortrage über die Mission des Alkohols 1908 einmal klar umrissen, indem er sagte: Was in der nachatlantischen Zeit als besonderer Kultus hervortritt, ist der Dionysos-Dienst. Sie wissen alle, wie der Dionysos-Kult in Zusammenhang gebracht wird mit dem Weine. Dieser merkwürdige Stoff wird der Menschheit allerdings erst in der nachatlantischen Zeit zugeführt und dieser Stoff wirkt auf die Menschheit, so sonderbar das erscheint. Sie wissen, jeder Stoff wirkt irgendwie auf die Menschen und der Alkohol hat eine ganz bestimmte Wirkung auf den menschlichen Organismus. Er hatte nämlich eine Mission im Laufe der Menschheitsentwicklung. Er hatte die Aufgabe, sozusagen den menschlichen Leib so zu präparieren, dass dieser abgeschnitten wurde von dem Zusammenhang mit dem Göttlichen, dass das persönliche Ich Bin herauskommen konnte. Der Alkohol hat nämlich die Wirkung, dass er den Menschen abschneidet von dem Zusammenhang mit der geistigen Welt, in der der Mensch früher war. Diese Wirkung hat der Alkohol auch heute noch. Er hat den Menschen die Fähigkeit genommen, in höheren Welten sich mit einem Ganzen eins zu fühlen. Daher der Dionysos-Kult, der das Zusammenleben in einer Art äußeren Rausches pflegt. Ein Aufgehen in einem Ganzen, ohne zu schauen, dies Ganze. Aus dem Heiligen Quell deutscher Kraft, Ludendorffs Halbmonatsschrift, Folge 1, vom 5.4.1937. Zusammenfassend können wir deshalb jetzt sagen, dass der Alkoholgenuss erst bei germano-indischen Menschen aufkam und im Verhältnis ihrer Bastardisierung und des Abgleitens ihrer nordischen Lichtreligion in eine orientalische Religion mit Dämonenglauben und Seelenkulten zunahm. Und obgleich auch mönchisch-priesterliche Entstellungen und Fälschungen in der Geschichte fast unentwirrbar Wirklichkeit und Unwirklichkeit durcheinander gewürfelt haben, so werden sich die Rauschgifte doch wohl dann bei Menschen und Völkern eingebürgert haben, nachdem beliebige Rassenmischung das artgemäße Wachstumssein der betreffenden Völker verschütteten und die Ekstase Einzug hielt in ihre religiösen Kulte, das heißt als ein Scheinerlebnis an die Stelle eines tatsächlichen Erlebnisses aus der rassetümlichen intuitiven Schau gezerrt wurde. Selbstverständlich teiligt man alsbald diejenigen Mittel, die Menschen vermeintlich dem Göttlichen näher zu bringen versprachen. Allein während es zunächst im Großen und Ganzen beim Opfertrank gelegentlich kultischer Veranstaltungen bewenden blieb, nahm der Alkoholgenuss in der Folge in dem Umfang zu, als Priesterkasten den Sinn des Menschenlebens, der Rassen und Völker, der menschlichen Unvollkommenheit und des Todesmus missdeuteten und Juden ihre Herrschaft über Menschen und Völker aufzurichten begannen. Jedenfalls aber stand die altchinesische Tao-Religion in den wesentlichen Dingen im Gegensatz zu jeglichen Kulten mit Alkoholgelagen und rechnete den Alkohol darüber hinaus unentwegt dem höfischen Grundsatz der dualistischen Weltseele zu, weshalb auch in China seit je umfangreiche Abwehrmaßnahmen geführt wurden. Die wenigen Edikte der chinesischen Dynastien, die im 4. und 3. Jahrhundert vor unserer Zeit nicht der priesterlichen Vernichtungswut verfielen, geben dafür ein unzweideutiges Zeugnis. Vergleiche E. Huber. Inwieweit nun der Untergang der Sumerer und Perser durch den Alkoholismus beschleunigt wurde, wird die Geschichte wohl schwerlich mehr verraten, zumal die Sumerer schon vor 4000 Jahren aus ihr verschwunden waren. Festzustehen scheint nur, dass die Religionen in diesen Völkern an und für sich den Alkoholgenuss nicht sonderlich förderten. Aus diesem Grunde kann mit Sir Leonard Woolley sehr wohl angenommen werden, dass die Sumerer durch ununterbrochene Kriege mit den Semiten, durch weitgehendste Rassenvermischung mit diesen und endlich durch ein semitisch-kapitalistisches Wirtschaftssystem zugrunde gerichtet sind. Ebenso waren die Verhältnisse in Persien gelagert. Hier stemmte sich noch im Zeitalter Buddhas der Stifter der Religion der alten Iraner, Zoroaster, dem Alkoholmissbrauch entgegen. Wie in der Beden-Religion der alten Inder und in der Tao-Religion der alten Chinesen ist auch das Weltbild Zarathustras vom dualistischen Gottbegriff beherrscht. Allein in der Auffassung über alkoholische Getränke unterschieden sich die chinesische Religion und die Zoroastra-Lehre von der Weltreligion der Inder. Gemäß dem Zendavesta, dem ältesten Zeugnis der Zoroastra-Lehre, entsprach Alkohol dem bösen Prinzip von Ahriman. Das Trankopfer des Zoroastra-Kultes bestand infolgedessen aus nicht-alkoholischen Stoffen, in unserem Falle aus Milch und Honig. So nach Strabo und Windischmann. Das im Zendavesta berühmte heilige Soma, so hieß das Trankopfer, stand also trotz der Ähnlichkeit der Welt- und Gottauffassung im Gegensatz zum Soma der Veden und das der Rigveden und schaltete im Unterschied zu diesem die alkoholische Sinnenerregung aus, um mehr eine vermeintliche mystische Gemeinschaft mit dem Göttlichen zu fördern. Anders aber wurden infolgedessen die Verhältnisse in Indien, denn hier wurde das Soma aus einem gärenden Getreidetrank in Vermischung mit dem Saft einer stark narkotischen Pflanze, der Soma-Pflanze, gewonnen. Deshalb auch kommt in der Rigveda wiederholt der Wunsch zum Ausdruck, der heilige Rausch uns empfange. So ist es denn weiter nicht erstaunlich, dass die Soma-Feiern der Inder frühzeitig eine große Ähnlichkeit dionysischen Weinkultes in Griechenland aufwiesen und ihre Entsittlichung in gleichen Maßen begünstigten. Im Übrigen nehmen wir hier auf das bereits Gesagte Bezug und bemerken noch, dass dort das ewige Priestertum auf dem Dach der Welt und hier das ewige Judentum im Priestertalar als urewige Weltherrschaftsanwarte dieselbe Rolle dabei spielten, als das noch heute im Zuge ihrer Weltherrschaftsansprüche geschieht. Als Griechenland, das ehemalige Kulturzentrum der bekannten Welt, zum Tummelplatz priesterlicher Mysterienlehren wurde, nachdem außer Rassenmischung besonders der dionysische Weinkult artgemäßes Denken verwirrt und gar verschüttet und der Jude sich mit arischem Wissen genügend versehen, da griff dieser, der sich selbst frei hielt von Rauschgetränken, unerbittlicher denn je in das Räderwerk der Weltgeschichte. Vergleiche die Welt- und Kirchengeschichten. Inwieweit er nun schon den staatlichen Schutz des Weinbaues in der solonischen Gesetzgebung mit bewerkstelligen geholfen, bleibt dahingestellt. Jedenfalls aber war jetzt die Möglichkeit für den großen Weltumbruch mit all seinen bislang gezeigten Schrecknissen geschaffen, der kein geringeres Ziel verfolgte, als die Völker der Erde durch Alkohol und Wahnlehren in die jüdische Zinsknechtschaft zu treiben. Die Stadt Alexandria, die Wiege des jüdisch-christlichen Hellenismus, eines Zusammenfalls von indischem, persischen und ägyptischen Gedankengut und griechischen Philosophien mit jüdischen Welt- und Gottauffassung, wurde dabei zum eigentlichen Ausgangspunkt des jüdischen Feldzuges. Allerdings soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass auch in Griechenland die unheilvolle Wirkung des Alkohols erkannt wurde, weshalb es nicht an Stimmen fehlt, die sich gegen den Weingenuss wenden. So lässt zum Beispiel der bedeutendste Dichter des griechischen Altertums, Homer, den Kriegshelden Hektor in Ilias sprechen. »Nicht des lieblichen Weines mir gereicht, ehrwürdige Mutter, dass du mich entnervst und der mutigen Kraft ich vergesse.« Solche Wirkungen hatte auch der Machtwille einzuschätzen gelernt. Er benutzte den Alkohol deshalb frühzeitig als Kampfmittel gegen zu unterjochende Menschen und Völker, weshalb dem vorletzten Abschnitt schon hier ein Beweis vorweggenommen werden soll. Als zum Beispiel der Perserkönig Kyros 540 bis 529 vor unserer Zeit das Vedareich, das indische und neubabylonische Reich zu zertrümmern sich unternahm, leisteten ihm die Massageten, ein skythisches Nomadenvolk am Aralsee, tatkräftigen Widerstand. Diesen brach Kyros zunächst infolge nachstehenden, listreichen Ratschlages seines gefangenen indischen Königs Kroisos. Wie ich nun höre, sind die Massageten unkundig der persischen Güter und unerfahren in allen Annehmlichkeiten. Man muss deshalb vieles Vieh, ohne zu sparen, schlachten, zurechtmachen und in unserem Lager zum Essen aufsetzen. Überdies auch nicht sparsam Becher voll ungemischten Weins und sonstigen Speisen aufstellen. Ist dies geschehen, so bleiben die unbrauchbarsten des Heeres da, die übrigen gehen wieder nach dem Flusse zurück. Wenn ich nicht irre, so werden beim Anblick der vielen reizenden Sachen sich die Massageten daran machen und uns entsteht dann eine Gelegenheit zu großen Taten. So nach Herodot in Beckers Weltgeschichte. In weiterem Verfolg dieser Überlieferung ließ Kyros sein Heer nach Herzenslust zechen und zog sich darauf mit dem nüchternsten Teil desselben nach einem entlegenen Flusse zurück, wogegen er den betrunkensten samt seinen weinreichen Lagervorräten den Massageten überließ. Tatsächlich scheint ihm dieser Trick nun geglückt zu sein, denn voll der Speise und des Tranks schließen sie die Massageten ein. Die zurückkehrenden Perser töteten viele derselben, noch mehr aber nahmen sie gefangen. Darauf ließ die Königin der besiegten Massageten Tombris dem Kyros über die Niederträchtigkeit seiner Kampfesweise entrüstet durch einen Herold folgenden Bescheid zu gehen. »Kyros, des Blutes nimmer satt, frohlockte nicht über diese Tat, dass du mit der Frucht des Weintodes, deren Vollgenuss euch selbst rasend macht, so daß, wenn der Wein in den Leib kommt, ihr von schlechten Reden überlauft, dass du also mit solchem Trank berückend meines Sohnes Herr geworden bist und nicht im heißen Gefechte. Eine einzigartige heldische Gesinnung, die den Kyros allerdings auch noch zu Falle bringen sollte. Und die Tatsache spricht aus diesen und jenen Worten, dass die Massageten als Naturvolk im heutigen Sinn sehr wenig über die giftige Wirkung des Weines wussten und sich ihn im Großen und Ganzen trotz der sie umgebenden Alkoholländer bislang vom Leibe gehalten hatten. Tief erschüttert über den tiefen Fall durch den Alkoholgenuss soll der Königin Sohn Spargapises seinem Leben gar bald ein Ende gesetzt haben. Jedoch das alles hindert nicht daran, dass auch sein Volk sich nach und nach unter den Alkohol setzen ließ und so oder so aus der Geschichte verschwand. Inwieweit Priester dabei eine bewusste Tätigkeit entfalteten, ist natürlich nur schwer zu ersehen, da sie sich seit je hinter den Kulissen der Völkerschaubühnen versteckten. Eins aber steht fest, dass sie trotzdem durch ihre Lehren und Kulte einen großen Anteil an der Veralkoholisierung und Vernichtung geschichtlich bekannter Völker des Altertums und der Neuzeit tragen. Selbstverständlich fällt den Juden kein geringerer Teil zu. Aber was wohl hätten diese anfangen wollen, wenn sie nicht eigene Volksgeschwister mit dem Heiligenschein der Unschuld umgeben und deren Werk unter dem Vorwande der Religiosität zur Vollendung getrieben hätten? Es stellt deshalb keinen Zufall dar, wenn das zähe und nüchterne Volk Italiens aus den Zeiten seiner frühesten Staatsform die Saat seines Unterganges zu streuen begann, nachdem es mit griechischen Sitten und Kulten eingehend Bekanntschaft gemacht, Götter Griechenlands allmählich nach Rom gezerrt hatte und nach dem Rumor Pompilius 715 bis 672 vor unserer Zeit als Mitbegründer der heutigen römischen Geschichte mit Hilfe der Priester König wurde und als dann selbstorganisierte Priesterkollegien schuf. Seltsam genug, dass die Geschichte des Römervolkes somit mehr oder minder nur den sittlichen und kulturellen Niedergang der Latiner, des bestentwickelten Kulturstammes in der Urbevölkerung Italiens darstellt. Jedoch abgesehen davon blieb den Frauen der Alkoholgenuss wenigstens anfangs noch gesetzlich untersagt. Aber nachdem aus dem griechischen Dionysos-Kult ein Bacchus-Kultus wurde, erledigten sich selbstverständlich alle Strafbestimmungen. Allein wenn man jenen auch 1986 vor unserer Zeit unter Sato wegen seiner ausschweifenden Feiern verbot, so wissen wir doch heute, was angesichts priesterlichen Einflusses auf den Staat von weltlichen Bevormundungen zu halten ist. Zumal als der römische Machtwille die Grenzen seines Landes rings um das Mittelmeer her verlegte und Juden Gelegenheit fanden, sich in den Staatsapparat einzunisten. Obgleich Sato außerdem der immer mehr eindringenden griechischen Bildung entgegenzutreten versucht haben soll, empfiehlt er jedoch nach G.B. Gruber schon die verbilligte griechische Herstellung eines Landweines mit Seewasserzusatz. Wüste Saufgelage und Völlereien beherrschten deshalb von der Kaiserzeit ab endlich das gesamte öffentliche Leben, zerrten die römische Sittlichkeit von ihrem Hochsitz und lieferten der Volkskraft der Verweichlichung aus. Wehmütig mögen darum die Italiener an den stummen Zeugen der kulturellen Blütezeit ihrer grauen Vorgeschichte, an den Mauerresten der Volterra in Toskana emporschauen und daran die Wirkung des Alkohols und jüdisch-hellenistischer Wahnlehren studieren. Einer allerdings, Mussolini, hat bereits seine Lehren daraus gezogen. Er hat seinen Krieg gegen die Abessiner fast ohne Alkohol geführt. Dem Mitteilungsblatt des Deutschen Vereins gegen Alkoholismus Nummer 9 bis 10 vom September bis Oktober 1936 entnehme ich folgendes Zitat aus der Neuen Zürcher Zeitung. Der Soldat erhielt 2 bis 3 Zitronen, außerdem gab's Apfelsinen. Die Obstration betrug ohne Zitronen mindestens 200 Gramm am Tag. An Ort und Stelle fanden sich vielfach Bananen. Alkohol wurde nur ausnahmsweise verabreicht. Nur die Alpini erhielten jeden zweiten oder dritten Tag ein Glas Wein, weil sie nun einmal daran gewöhnt seien. Dagegen wurde reichlich Kaffee und Tee, Kakao und Schokolade gespendet. Jedenfalls aber haben die Menschen, soweit eine wortgestaltete Geschichte in die Vergangenheit der Völker reicht, alkoholische Getränke hergestellt und getrunken. Mysterienpriester und Juden förderten deren Verbrauch und Völker und Kulturen sind darüber in den Staub gesunken und zerbrechen noch heute daran. Allein den Menschen im hohen Norden, das heißt, soweit sie im Norden Europas ihre Wohnplätze innebehalten hatten, blieb der Alkohol lange Zeit vorenthalten. Ihr Wachbewusstsein war noch nicht durch Rassemischung verschüttet und sie konnten somit noch ohne Ekstase eine Gemeinschaft mit dem Göttlichen erleben. Sie opferten ihr Leben infolgedessen nicht sondern dienten in ihrer rassischen Reinheit der Volksgemeinschaft und erlebten dabei das heilige Wirken der Volksseele aus ihrem Erbgut auf Abwehr von Volksgefahren. Zudem aber fehlten ihnen auch die Stoffe und die Kunst für die Gewinnung jeglicher Rauschgetränke. Erst ihre Abwanderung nach dem Süden und die Berührung mit den Kelten und artfremden Denkarten brachte den Germanen die Bekanntschaft mit alkoholischen Getränken, deren Namen Alkohol aus Arabien stammen soll. Angeblich brauten sich unsere Ahnen dann aus Honig und einer Getreideart den Met und in den Jahrhunderten römischen Einfalls in Süddeutschland ein bierähnliches Getränk, dessen Herstellungsweise von Ägypten kommen soll. Wenngleich diese Getränke zufolge glaubwürdiger Quellen nur schwach alkoholisch gewesen sind und dementsprechend sicherlich mehr auf die Hebung der Lebenskräfte wirken sollten als auf die Betäubung der Seele und der Vernunft, so erhebt sich doch die Edda ihre warnende Stimme dagegen. Nicht so gut ist dem Menschen der Met, als man glaubt, und die böseste Wehkost wählte, wer sich betrinkt. Wer aber möchte trotz allem nun beweisen, ob der Met tatsächlich eine berauschende Wirkung gehabt hat und ob außer im Randgebieten Germaniens, das heißt an der keltischen oder römischen Reichsgrenze, solcher überhaupt getrunken wurde? Jedenfalls sind die zum Teil recht widerspruchsvollen Aufzeichnungen Tacitus nach Hörensagen zustande gekommen und selbst die ältere Edda ist erst im 12. Jahrhundert vor unserer Zeit vom theologisch gebildeten Isländer Sæmund Sigfússon gesammelt und kann demzufolge nur mit Einschränkung als Quelle nordisch-germanischer Gottlehre gelten. Alles andere darin ist unter christlichem Einfluss und christlich angehauchten Wertungen entstanden und enthält trotzdem nichts als Andeutungen, die manchmal gar nicht in den Rahmen der Dichtung hineinpassen. Folglich muss die Überlieferung des Tacitus in Bezug auf die Trunksucht der Germanen durchaus abwegig sein. Diese kannten weder Weinkeller noch Brauereien und Spritmonopol, sondern frühestens nach dem Bekanntwerden mit der hohen abendländischen Kultur eine häuslich bedingte Herstellung. Immerhin blieb der Verbrauch so auf Einzelfälle beschränkt. Wie schlechte Nachahmer die Germanen noch nach unserer Zeitrechnung waren, erzählt uns Tacitus, indem er uns mitteilt, dass das Bier der Germanen den Römern nicht schmeckte. Diese hatten infolge ihrer langjährigen Brauerfahrung eben wohlschmeckendere Rauschgetränke. Ebenso wenig hatten die Germanen Tempel mit alkoholdunstigen Vorhöfen und kannten weder liederliche qualmige Kneipen, noch haben sie die Nächte darin zutage gemacht. Wohl schwerlich wäre ihr Tatenruhm trotz aller Entstellung und Schächtung in der Geschichte bis zu uns heraufgeklungen, wenn die alten Deutschen auf ihren Bärenhäuten gelegen und immer noch eines getrunken hätten. Nein und abermals nein, es ist anders gewesen. Der eben zitierte römische Schriftsteller hat es, vielleicht zum Schrecken der deutschen Volksfeinde, nicht unterlassen können, uns ein Lichtbild in die Ursachen und Zusammenhänge in die Veralkoholisierung Germaniens zu gewähren. Er schreibt gelegentlich einmal: Wenn man ihre der Germanen Trinklust unterstützt und so viel herbeischafft, als sie begehren, so werden sie leichter durch ihre Laster als durch die Waffen besiegt. Klar und deutlich wird hier also ausgesprochen, dass die alten Deutschen durch Rauschgifte ins Verderben gelockt wurden, was die folgenden Abschnitte dennoch bestätigen helfen sollen. Andererseits jedoch ebenfalls daraus hervor, dass die Herstellung alkoholischer Getränke in Deutschland in geringen Ausmaßen betrieben wurde, weshalb man viel herbeischaffen musste. Wenn sich dazu außer einigen Sätzen in der Edda, in der gesamten nordischen germanischen Literatur, soweit nicht christlich übertüncht ist, nichts über die schädliche Wirkung des Alkohols angedeutet findet, so ist das noch nicht etwa ein Beleg für die Dummheit oder Unerfahrenheit der Germanen, sondern vielmehr ein Beweis dafür, dass der Alkohol als solcher noch keinen Eingang gefunden und dass ihnen die Wirkung desselben durchaus unbekannt war, weshalb ausschließlich die Neugierde als Triebfeder der Trinklust zu werten ist. Eine weitere Überlieferung des Tacitus, dass die Germanen durch das Klima wohl an Hunger und Kälte, nicht aber an Durst und Hitze gewöhnt waren, gibt denn auch die Bestätigung dazu. Im Übrigen berichtet uns Cäsar eigens, dass sie die Einfuhr von Wein überhaupt nicht gestatteten, weil nach ihrer Ansicht durch Weingenuss der Mann verweichliche, arbeitsunfähig, ja selbst zum Schwächling werde. Hier also wird uns unzweideutig bestätigt, dass die Getränke der Germanen keine schädlichen Einflüsse hinterließen und dass sie sich infolgedessen gegen die Einfuhr von Wein, dem einzigen hochprozentigen Getränk damaliger Zeit, wehrten. Folglich werden wir richtig tun, die Alkoholfrage von einer ganz anderen Seite her aufzurollen, als das bisher geschehen. Wohl wurden bislang, allerdings ohne Unterstützung der Presse, die leider mehr oder weniger in den Fangarmen der Propagandamittel geldprotzender Aktienbrauereien gebunden lag, vergleiche hierzu unter anderem die Zeugnisse des Psychiaters Professor Kräpelin, schon viele Aufklärungsschriften über die schädigende Wirkung der Rauschgifte in das deutsche Volk geschickt, jedoch deren Erfolge stehen erschütternderweise bis heute noch in einem geringen Verhältnis zu der aufgewandten Mühe, da erstens die meisten Alkoholgegner nur die Mäßigkeit auf ihre Fahnen schrieben, zweitens, weil die ungeheure Reklame der Alkoholhersteller jene infolgedessen unwirksam machten, drittens, weil viele Arbeiten keinen volkstümlichen Charakter trugen und endlich viertens suchte der Rest der alkoholgegnerischen Schriftsteller von da an aus eine Bekämpfung zu fördern, wo keine Voraussetzungen dafür gegeben waren. Mithin lernte das deutsche Volk die ganze Angelegenheit widerspruchsvoll und irrig werten. Wir dagegen dürfen heute die Bekämpfung des Alkohols nicht von der Seite eines idealistischen Einzelwesens unter irgendeiner Mäßigkeitsformel her beginnen, sondern aus Gründen der Volksabwehr gegenüber einer Ausbeutungspolitik überstaatlicher Mächte, denn es steht nicht nur das körperliche und geistige Wohl des Einzelnen, sondern das Schicksal der deutschen Seele überhaupt auf dem Spiele. Suchen wir deshalb da weiter nach den Gründen der Veralkoholisierung unseres Volkes, von woher ebenfalls seine ideelle Vergiftung betrieben wird. Alsdann dürfte es in der Zeit deutschen Erwachens nicht allzu schwer fallen, aus der Erkenntnis der engen Verquickung der jüdischen Propagandalehre, dem Christentum, mit dem heutigen jüdisch-römischen Propagandamittel, dem Alkohol, eine Abwehr gegenüber diesen nachhaltiger als je zuvor zu begeistern.